Ein anderes Beispiel: Der deutsche Kaiser Karl IV. Hatte eine wichtige Gesandtschaft nach Rom abgeordnet. Der Papst, wie berauscht von dem Gefühle der Macht, die ihm plötzlich zugefallen war, behandelte nach seiner Krönung die kaiserlichen Gesandten, die er vorher sehr gnädig empfangen hatte, mit derselben Schroffheit und Geringschätzung wie die Kardinäle. Wirklich, es war so, wie ein Historiker schreibt: Der Papst schien nichts mehr zu begreifen. Alle Anwesenden waren durch diese persönlichen Angriffe tief verletzt, und die Anhänger des Papstes, welche fühlten, wie viel Klugheit er in seiner misslichen Stellung bedürfe, wussten sich dies unvorsichtige Benehmen nicht zu erklären. Man hat von diesem geistlichen Oberhirten den Eindruck, als habe er es bewusst darauf abgesehen, sich mit Gewalt alle Welt zum Feinde zu machen. Er schmäht, kränkt und beleidigt jeden, der ihm vor die Augen kommt. Von einem Bedenken der möglichen Folgen solch kindischen Verhaltens ist bei diesem hochmütigen Wüterich keine Rede. Das bedeutet aber: Urban ist nach seiner Krönung nicht bloß unausstehlich hochmütig, sondern auch grenzenlos dumm geworden. Vor seiner Wahl wird seine nicht gewöhnliche Umsicht und Klugheit rühmend erwähnt. Nachher benimmt er sich in seiner an sich schon misslichen Lage wie ein dummer Junge. Wenn die Quellenaussagen recht haben, so stehen wir also vor der Tatsache, dass sich Urban nach seiner Erwählung sowohl geistig als auch charakterlich bis auf den Grund seines Wesens verwandelt hat. Ist solche Wesenswandlung bei einem Menschen möglich? Ist sie gleichsam von heute auf morgen möglich? Der nachdenkliche Leser wird nun vielleicht, auf ein praktisches Beispiel der Erfahrung hinzielend, antworten: So etwas von geistiger Verwandlung ist möglich. Auch ich leugne das nicht. Was ich jedoch, und zwar ebenfalls aufgrund der Erfahrung, leugne, ist, dass solche totale, urplötzliche Wesenswandlung bei einem geistig normalen Menschen eintreten könnte. Und Urban der VI. Müsste tatsächlich sehr an seiner geistigen Gesundheit gelitten haben, wenn es wahr wäre, dass er sich nach seiner Thronerhebung urplötzlich charakterlich geistig in sein Gegenteil verwandelt habe. Wohlgemerkt, Urbans kindische Handlungen sind nicht die eines Privatmannes, eines Sonderlings, der es sich ungestraft leisten kann, seine Mitmenschen zu beleidigen und zu tyrannisieren. Urban ist das Oberhaupt eines geistlichen Staatswesens, und jede seiner Handlungen und Äußerungen ist unter Umständen geeignet, für seine Stellung und für die Kirche unabsehbare Folgen herbeizuführen. Um nur eins hervorzuheben: Neapel war in Italien die mächtigste und lebensnotwendigste Stütze des Papsttums. Trotzdem verdirbt es Urban mit Neapel, und das rein aus galliger Laune und krankhaftem Hochmut. Ein Mensch in der hohen Amtsstellung Urbans des VI., der plötzlich systematisch gegen seine eigenen Vorteile handelt, der sich nicht etwa zum Spaß, sondern in allem Ernst wie ein dummer Junge benimmt, müsste schwere Einbuße an der geistigen Intaktheit erlitten haben. Gregorovius meint denn auch gerade heraus: Seine plötzliche Erhebung zum Papsttum erfüllte diesen rohen Menschen mit sinnverwirrendem Hochmut, und sie scheint ihn in Wahrheit um den Verstand gebracht zu haben. Welches Urteil sollen wir nun über diese urplötzliche, totale Wesensverwandlung Urbans fällen? Unmöglich ist erfahrungsgemäß eine derartige Metamorphose nicht. Andererseits ist aber erfahrungsgemäß sicher, dass das plötzliche Umschlagen eines bisher bescheidenen, verträglichen und klugen Menschens in sein Gegenteil nur auf der Basis einer geistigen Erkrankung möglich ist. An diesem immerhin nicht alltäglichen Fall bei Urban werden wir nur glauben dürfen, wenn die Überlieferung hierin eine einwandfreie, das heißt vor allem, wenn sie widerspruchsfrei ist. Und nun halte ich für den Leser die große Überraschung bereit. Es kommt nämlich jetzt die meinen früheren Lesern bereits so wohlbekannte andere Seite der Überlieferung. Mitnichten ist Bartholomäus Prignano nach seiner Wahl vor Hochmut verrückt geworden. Mitnichten ist nach seiner Krönung alle Klugheit aus seinem Gehirn verdampft. Sehen wir uns doch in den Quellen um, so werden wir mit Verwunderung feststellen, dieser Urban wusste auch nach seiner Erhebung seinen Vorteil klug zu wahren. Doch vorerst sei darauf aufmerksam gemacht, dass von einer geistigen Erkrankung insofern bei Urban gar nichts zu bemerken war, als er seine päpstlichen Obliegenheiten, abgesehen von seinen Ausfällen gegen die Kardinäle, ganz ordnungsgemäß und vernünftig versah. Noch etwas Merkwürdiges. Wüssten wir es nicht durch einen Augenzeugen, wie schmählich der Papst seine Kardinäle bei jeder Gelegenheit behandelte, so müssten wir aus anderweitigen Quellen zu dem Schlusse kommen, Urban habe zuerst nach seiner Krönung, als er angeblich so verrückt war, mit den Kardinälen im Gegenteil auf besten Fuß gestanden. Aktenmäßig steht nämlich fest, die Kardinäle beschenkten ihn, den Papst, aufs Reichlichste und erwiesen ihm Ehrenbezeugungen jeder Art, sie erbaten und erhielten von ihm Bistümer und andere Ehrenstellen für sich und für andere. Nirgends zeigte sich eine Spur von Missstimmung. Oh, diese Schelke, diese Quellen! Auch bezüglich Neapels erleben wir jetzt die andere Seite. Niccolo Spinelli, der Kanzler Johannas, sowie Honorat von Fondi waren damals nach Urbans Wahl auch zufällig in Rom anwesend. Aber auch mit ihnen war das Verhältnis Urbans im Beginne freundlich, ja die Zeitgenossen heben sogar hervor, dass der neue Papst gerade Neapolitaner in seine Nähe gezogen und mit Ehrenstellen bedacht habe. Umso erstaunlicher ist es, fährt M. Rothbart, der wir eine gründliche Untersuchung des Verhältnisses Urban zu Neapel verdanken, fort, wenn andere Quellen Niccolo Spellini als den offenen Feind Urbans von Anfang an erklären. Was hier der Verfasserin so erstaunlich vorkommt, wissen sich die Leser meiner früheren Schriften ohne weiteres zu erklären. Taktik des absichtlichen Widerspruchs. Sollten also die Quellen über die Entstehung des Schismas gefälscht sein? Kein Zweifel. Es ist gefälscht. Rothbart gelangt selbst zu diesem Resultat. Die Quellen enthalten fabulose Berichte und Anekdoten, aus denen deutlich die Tendenz hervorgehe, bezüglich Neapels aus persönlichen Rachegefühlen die Abkehr von Urban zu erklären. Fassen wir jetzt die andere Seite zusammen, so stehen wir vor einer allerdings sehr erstaunlichen Tatsache. Urban ist gar nicht infolge seiner Erwählung aus Hochmut verrückt geworden. Urban war vielmehr auch als Papst ein freundlicher, umgänglicher Mann, der seine Vorteile nicht aus dem Auge ließ. Er hat weder die neapolitanischen Herren noch auch die Kardinäle wie ein Verrückter behandelt und beleidigt. Aber dann hatten die Kardinäle keine Ursache, von Urban abzufallen. Und dann hatten sie keine Ursache, einen Gegenpapst zu wählen. Dann ist ja der ganze Überlieferungskomplex von der Entstehung des Schismas ein Lügengespinst. Und in der Tat, so ist es. Das angebliche Schisma der Universalkirche ist erlogen. Die merkwürdige Wesensverwandlung Urbans des VI. Ist eine wohlberechnete Lüge der Fälschungsaktion, um die Entstehung einer Spaltung der Universalkirche vorzutäuschen. Allen Lesern meiner Schrift Rätsel Rom kommt dieses Ergebnis keineswegs überraschend. Sie sehen vielmehr mit Genugtuung, wie in einer langen Beweiskette ein Glied sich genau in ein anderes schließt. In der Einöde Rom konnten die angeblichen urbanischen Wirren gar nicht stattfinden und eine Spaltung konnte die Universalkirche damals gar nicht erleben, aus dem einfachen Grunde, weil es damals eine katholische Universalkirche noch gar nicht gab. Wie? Ist denn die gesamte Überlieferung um Urban den VI. Erlogen? Nein. Eine Spaltung der Christenheit bestand wirklich. Ich sage, bestand. Ein Schisma brauchte nicht erst von Urban herbeigeführt zu werden, denn es bestand bereits. Es bestand schon seit über 50 Jahren. Nur betraf diese Spaltung nicht die Universalkirche. Doch Näheres im folgenden Kapitel.